Ein mulmiges Gefühl. Irgendwann beschlossen sie vermutlich, die Geister um Rat zu fragen. Damals glaubten die Menschen, dass die Welt voller Geister sei. Geister unterschiedlichster Art. Manche Geister, glaubten sie, lebten in Höhlen, andere im Himmel oder in den Bäumen und einige auch in kleinen Pflänzchen wie dem Weizen. Wenn große Entscheidungen anstanden, war es immer ratsam, erst einmal mit den Geistern zu sprechen. Deshalb gehörten Geisterbeschwörerinnen und Beschwörer zu den wichtigsten Personen. Es hieß, sie könnten Kontakt zu den Geistern aufnehmen, ihnen Fragen stellen und ihre Antworten verstehen. Die beauftragte Geisterbeschwörerin zog sich in die Tiefe einer heiligen Höhle zurück. Ganze 7 Tage und Nächte blieb sie dort, ohne etwas zu essen, und fragte die Geister um Rat. Als sie schließlich wieder herauskam, verkündete sie: »Der Weizengeist ist zu mir gekommen und hat gesagt, wir sollen das Projekt fallen lassen. Ihr wollt Bäume niederbrennen und anderen Lebewesen vorschreiben, was sie zu tun haben? Das ist eine gruselige Idee.« Und so begruben die Menschen den Plan. Aber nachdem einige Zeit vergangen war, sagen wir 99 Jahre, hatte der Bewohner eines anderen Dorfes dieselbe Idee. Vielleicht waren die übrigen Nahrungsquellen gerade knapp, vielleicht wollten sie aber auch einfach ein Riesenfest feiern und brauchten Essen für viele Gäste. Jedenfalls wurde wieder endlos lange diskutiert, bis sich der Geisterbeschwörer des Dorfes schließlich in seine Höhle zurückzog. Und als er herauskam, lautete die Botschaft ganz anders. »Der Weizengeist ist zu mir gekommen und findet die Idee, dass ihr schlauen Menschen den armen Weizen unterstützen wollt, ganz großartig. Der Weizen hat nichts dagegen. Im Gegenteil, er freut sich über eure Hilfe.« Wer weiß, vielleicht hat der Geisterbeschwörer tatsächlich geglaubt, den Weizengeist getroffen und dessen Botschaft gehört zu haben. Oder er war so hungrig, dass er anfing, sich alles Mögliche einzubilden. Oder er hat gar nichts gehört und fand die Idee einfach nur gut. Aber das ist eigentlich auch egal. Die Menschen haben ihre Antwort erhalten. Sie haben den Wald neben dem Dorf niedergebrannt und Weizenkörner auf dem Boden verteilt. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ein paar Monate später wuchsen viele grüne Halme in allernächster Nähe. Jetzt fanden fast alle Dorfbewohner die Idee gut. Bis auf eine alte Frau, die nach wie vor meinte, die Menschen hätten kein Recht, über den Weizen zu bestimmen. »Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ich glaube, wir werden es bereuen.« Aber niemand hörte auf sie.